Ficker hat natürlich aus seinem großen Erklärungsvorrat auch für diesen Fall eine Lösung bereit. Also, dies Stück wurde in einigen Teilen schon bei Lebzeiten Otto des Ersten konzipiert. Sie bleibt dann liegen und der Hauptteil wurde dann unter Otto dem Zweiten fertiggestellt. Die ungewöhnliche Form und die Ungenauigkeit der lediglich die Königsjahre nennenden Datierung werden weniger befremden können, wenn man einige Jahre später nach der Handlung zurückzudatieren hatte. Und das bei einer Kaiserurkunde. In einem Dämmerlicht, einem absichtlichen Zwielicht stehen weiter die Urkunden ST 548, 49 und 50 auf den Namen Ottos II. Aus Walhausen 961, ohne Tag, alle mit Indiktion 3 statt 4. Den Tag wusste also der arme Kanzlist nicht anzugeben, auch im Rechnen war er schwach, denn statt Indiktion 4 setzte er eine 3 hin. Dann passiert aber dem Manne mit allen drei Stücken ein gewaltiger Schnitzer, er lässt nämlich Otto den Zweiten von dessen Vater als dem Kaiser sprechen. Das ist natürlich unzulässig, da der Vater 961 noch nicht Kaiser war. Ficker, Seite 158, meint dazu, die Echtheit der Diplome ist mehrfach in Abrede gestellt, aber es scheint mir kein Grund vorzuliegen, die Urkunden für unecht zu halten. Denn schon weiß er eine, eben seine Lösung. Man braucht einfach die angegebene Datierung 961, statt auf die Beurkundung auf einen früheren Zeitpunkt, nämlich auf die Handlung zu beziehen. Geschrieben sind daher nach Ficker die Diplome nicht 961, sondern frühestens 962 nach geschehener Kaiserkrönung. Mit absichtlichen Widersprüchen ist auch die Urkunde ST 401, angeblich von Otto dem I., reichlich ausgestattet. Sie ist datiert Anno Regni de Ottonis 31 im 5 Actum Novio Mago. Der Tag ist wohlweislich nicht angegeben, ebenso wenig das Inkarnationsjahr. Man muss also aus den Königs- und Kaiserjahren 31 bzw. 5 das fragliche Jahr zu ermitteln suchen. Die Jahresangaben würden auf die Zeit von 966 August 7 bis 967 Februar 2 zusammenstimmen. Das heißt, wir haben hier ein Glanzstück der vorsichtig lavierenden, elastischen Datierung seitens der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft vor uns. Während ein naheliegender Aufenthalt des Kaisers zu Nimwegen, Novio Mago, nur 966 im Februar bezeugt ist, auf den sich die Datierung umso sicherer beziehen wird, als auch in anderen Urkunden dieser Zeit die Königsjahre um eine Einheit zu hoch gegriffen werden. Der Leser muss die Situation recht würdigen. Die aus den Angaben der Königs- und Kaiserjahre zu errechnende Zeit weist hin auf den Zeitraum 7. August 966 bis 2. Februar 967. Diese Angaben fallen aber in sich haltlos zusammen und sind keiner weiteren Beachtung wert, da infolge der Ortsangaben, Nimwegen, in Wahrheit nur der Februar 966 gemeint sein kann. Doch der gordische Knoten verwickelt und verschlingt sich noch immer mehr, denn wir hören weiter, ist nun im Text die Rede von der Fürbitte Equivoci Nostri Coimperatoris Augusti, so kann erst, da vom Mitkaiser gesprochen wird, nach 967 Dezember 25, dem Tage der Kaiserkrönung Ottos II. Geschrieben sein. Mithin Ergebnis des Rätselratens: Diese Urkunde wurde weder, wie die Datierung glauben machen will, in dem Zeitraum 7. August 966 bis 2. Februar 967 ausgefertigt, noch im Februar 966, wozu uns die Ortsangabe verleiten möchte, sondern in Wirklichkeit stammt sie aus der Zeit nach der Krönung Ottos II., also nach dem 25. Dezember 967. Man muss mit Ficker nur annehmen, die rätselvollen Datumsangaben beziehen sich auf die Handlung statt Beurkundung und alles ist in allerbester Ordnung. Zum Schluss noch folgende Urkunden Ottos II., siehe Fickerband 1, Seite 211 und 213. Die erste gibt in der Datierung das Inkarnationsjahr 975 an, aber nach Ficker ist diese Angabe in dem Diplom an und für sich nicht ausschlaggebend. Man weiß ja, die im Rechnen so furchtbar schwachen Notare, die niemals genau sagen konnten, in welchem Jahr sie eigentlich lebten. Die Urkunde kann jedenfalls, wie sie vorliegt, noch nicht 974 entstanden sein, aber ebenso gewiss kann die übrige Datierung sich nicht auf 975 beziehen. Der Leser schmunzelt schon, denn das übliche Dunkelmunkel erwartet er todsicher. Die Daten Dornburg Juni 8 sind 975 unmöglich, da andere Urkunden das ineinandergreifende Itinerar, also den Reiseweg des Kaisers, Juni 6 Erfurt, 11 Memleben, 21 Altstädt ergeben. Nun werden wir wieder Zeugen der wundervollsten elastischen Datierung. Da Indiktion 2 und Regni 14 auf 974 zusammenstimmen, Imprimatur 6 sogar auf 973 weisen würde. Bitte, lieber Leser, du hast die Auswahl. 975, 974, 973. In einem anderen Diplom, ST 736, stimmt ein Teil der Zeitangabe auf 979, ein anderer auf 981 oder 982. Diplom ST 737, das selbst groß und breit die Jahreszahl, allerdings keine Tagesangabe, 980 aufweist, womit wenigstens der Ort Dortmund vereinbar wäre, führt dagegen mit seinen anderen Datierungsmerkmalen auf 982, womit aber leider der Ort nicht zusammenstimmt, da Otto der II. 982 in Italien war. Außerdem hat dies Stück noch in den Königsjahren einen Fehler, es zählt deren 25, das Otto der II. Überhaupt nicht erreicht hat. Überblicken wir die Sonderbarkeiten dieser ottonischen Urkunden nachträglich noch einmal, so muss uns besonders ein gleichsam durch- und ineinander Fließen der Gestalten Otto des I. und Otto des II. Auffallen. Es scheint unmöglich, beide Persönlichkeiten voneinander geschieden in den Raum zu stellen. Zu handgreiflich tritt in den Urkunden ein Bestreben zutage, alle individuellen Konturen ängstlich zu verwirren und zu verwischen. Warum? Nehmen wir einmal an, die fraglichen Diplome seien wirklich historisch echt. Was könnte und sollte da die mittelalterlichen Notaren veranlasst haben, in Schriftstücken, die ihres praktischen Gebrauches wegen klar und deutlich abgefasst werden mussten, so wunderliche Vertuschungen und Vermanschungen zu begehen, dass kein Mensch erraten kann, von wem denn eigentlich die Urkunden ausgestellt wurden? Und das nicht in einer, sondern in mehreren Urkunden. Wir wissen für solches irrige Tun schlechterdings keinen vernünftigen Grund ausfindig zu machen. Wollte man etwa annehmen, beim Tode Ottos des I. seien in der Kanzlei mehrere eben angefangene Diplome liegen geblieben und später, einige Jahre später, unter Otto dem II. Gedankenlos fertiggestellt worden, so genügt es, sich diese hypothetische Situation ins wirkliche Leben hineinversetzt zu denken, um ohne weiteres zur Tagesordnung überzugehen. Diese Diplome sind jedoch erstens nicht historisch echt und zweitens unmöglich praktische Fälschungen. Es sind Erzeugnisse der großen Aktion und sie sind allesamt sehr lehrreiche Zeugnisse für die Arbeitsweise in der Fälschungszentrale, Bruchstellen zu übertünchen und zu verdecken.